Moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Monokultur Revisited. Wir haben am Ende der letzten Folge, nämlich der Folge über Bezeichnungen, gesagt, dass die nächste Folge über Beziehungsanarchie wird. Das wurde sie dann aber gar nicht, denn wir haben einen konstruktiven Krawall eingeschoben. Und in diesem konstruktiven Krawall geht es auch wieder um Anna Zimts Buch. Und ich habe ja schon ein bisschen was kommentiert davon, von der Art und Weise, wie wir das Buch kommentieren und auch inhaltlich. Und ich bin gespannt, ob ich noch so viel dazu zu sagen habe oder ob ich das meiste schon erzählt habe. Lass uns mal reinhören. An der Überschrift stört mich gerade sehr, dass, also es ist in Kapitelchen geschrieben, also in Großbuchstaben geschrieben. Und heiß wird mit Doppel-S geschrieben, was mich nervt, weil heiß wird mit einem Scharf-S geschrieben. Und es gibt ein großes Scharf-S, aber das nur am Rande. Ja, ich glaube, das würde mich jetzt genauso stören wie damals. Max verbringt die Feiertage zum Teil bei seiner Schwester in Süddeutschland und ich habe seine Erlaubnis, die wahrscheinlich sehr spannende Begegnung zu diesem einen Mann aus der Vergangenheit ausleben zu dürfen. Oh. Erlaubnis, du bist ein freier Mensch, du hast keinerlei Vertrag mit irgendjemand anderem. Ich glaube, dazu kennt ihr meine Meinung ja schon, aber mir ist gerade was Spannendes eingefallen, vielleicht so ein spannender Vergleich dazu. Als Jeannie und ich zusammen gewohnt haben, haben wir ja auch, das habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt, uns explizit darauf geeinigt, dass wir niemanden fragen müssen, wenn wir jemanden nach Hause bringen wollen. Also es war uns immer freigestellt, Leute nach Hause zu bringen, ohne es vorher anzukündigen, was ja dann mich relativ stark genervt hat, weil Marcel ziemlich häufig da war und das auch zu Konflikten geführt hat. Aber was ich damit ausdrücken will, ist, ich habe da quasi explizit auf die Erlaubnis verzichtet, obwohl es auch da quasi keinen Vertrag gab. Also wenn wir das anders gehandhabt hätten, nämlich so wie man das normalerweise als Paar wahrscheinlich macht, zu sagen, okay, ich kündige es zumindest an oder hol mir die Erlaubnis von dir ein, dann nehme ich jemanden in seine Wohnung mitzubringen, dann besteht da ja auch kein Vertrag. Also wenn man zusammenzieht, hat man zwar einen Mietvertrag, aber da steht nicht drin, du musst deinen Partner fragen, bevor du jemanden mitbringst, sondern das sind Absprachen, die man trifft. Und wenn man diese Absprache auf Anna und Max Beziehung überträgt, dann kann man da durchaus von einer Erlaubnis sprechen. Also natürlich, wenn man die Absprache hat, dass man das ankündigt und das bespricht, dann ist der Begriff Erlaubnis hier überhaupt nicht fehl am Platz. Jedes Mal, ich glaube, das habe ich schon öfter gesagt, jedes Mal, wenn ich innerhalb von Beziehungskontexten das Wort Erlaubnis oder um Erlaubnis bitten höre, dann kriege ich echt die Krise, weil ich kann immer noch, egal in wie vielen Beziehungen, zu welchen Menschen, kann ich immer noch alleine entscheiden, was ich tue, weil ich bin ein freier Mensch. Ja, so wie Jeannie das hier sieht, hat sich das später im Prinzip auch rausgestellt. Also man kann natürlich alles tun. Also ich glaube, es ist ein Unterschied, ob es verboten ist, weil verboten ist es natürlich nicht, dass Anna mit dem Menschen schläft, ohne dass sie Max Bescheid sagt. Aber es hat auch was mit Respekt zu tun und Beziehungspflege, zu sagen, ich frage dich, und ob man es dann eine Erlaubnis nennt oder ob man es so nennt, ich weiß nicht, was ein anderer Begriff dafür, vielleicht sowas wie um Zustimmung einholen oder dein Befinden erfragen oder so, ist dann im Prinzip egal. Also, dass Jeannie da jetzt gerade so drauf rumreitet, verstehe ich überhaupt nicht, weil für mich ist das alles das Gleiche. Es hat mit einem Respekt gegenüber dem Partner oder der Partnerin zu tun, um Erlaubnis zu fragen. Natürlich hat es auch eine Grenze, selbstverständlich, aber da sind wir gerade nicht. Und es geht um Beziehungspflege dabei. Das ist wichtig, diese Perspektive einzunehmen, weil ich glaube, die Perspektive ist gesund. Nur daraus kann eine gesunde Beziehung erwachsen, wenn ich weiß, ich kann alles tun. Manche Dinge haben Konsequenzen, aber ich werde nicht daran gehindert. Ja. Okay, ich merke doch schon, dass es vielleicht doch ein bisschen länger wird, als ich gedacht habe, denn ich habe innerhalb der ersten 5 Minuten jetzt schon eine ganze Menge eingehakt. Ich würde bezweifeln, dass es eine gesunde Haltung ist. Ich glaube, dass es durchaus eine Haltung ist, die man haben kann, zu sagen, ich darf alles machen, es ist nicht verboten in einer Beziehung, aber ich muss halt gucken, wie die Konsequenzen dann sind. Aber auf der anderen Seite ist ja die Frage auch, was will ich denn machen? Also ich mache ja nicht alles, was ich darf. Das wäre ja absurd, sondern manche Dinge möchte ich ja auch nicht machen. Vielleicht, weil sie meinen Partner oder meine Partnerin verletzen. Und wenn mein Partner verletzt wird, dann möchte ich das natürlich nicht. Und dann mache ich vielleicht manche Dinge auch aus eigenem Antrieb nicht. Also das ist, glaube ich, sehr komplex, über das Wort Erlaubnis allgemein zu sprechen. Aber die einseitige Beleuchtung, die wir hier so vornehmen mit dem, okay, Erlaubnis ist ein bescheuertes Wort, die halte ich für nicht so gut. Und ich brauche vor allem keine Erlaubnis von einem Mann. Also ich frage mich auch, ob er genauso darüber denkt, dass sie ihm Erlaubnissen... was ist die Mehrzahl von Erlaubnis? Ich weiß nicht, ob es einen Plural gibt. Von die Erlaubnisse? Keine Ahnung. Okay. Aber ich weiß gar nicht, ob das da umgekehrt auch so ist. Weil sonst ist es ja wieder sehr, sehr typisch, dass der Mann doch im Endeffekt die Beziehung bestimmt durch seine Erlaubnis. Mhm. Ja, ja. Boah, das ist ja mal ganz großer Bullshit. Ich kann hier nichts unkommentiert lassen, weil das ist echt... Also das nimmt einen der vordersten Plätze ein von dem Bullshit, den ich in den letzten Folgen bisher gehört habe. Also es gibt patriarchale Strukturen auch in Beziehungen, auf jeden Fall, aber das ist keine davon. Denn ob ich das so empfinde, dass ich eine Erlaubnis brauche oder nicht, das hängt nicht davon ab, welches Geschlecht ich bin und mit welcher anderen Person ich zusammen bin. Das kann genauso bei nicht-heterosexuellen Pärchen auftreten oder bei heterosexuellen Paaren kann auch der Mann sagen, so, ja, ich habe die Erlaubnis, heute fremd zu vögeln. Also dafür gibt es keinerlei Anhaltspunkte, dass das irgendwie anders wäre. Das ist einfach Blödsinn. Ihr könnt gerne in unserer letzten Folge zum Thema Bezeichnung nachhören, warum wir Bezeichnung schwachsinnig finden. Mhm. Unter anderem wegen sowas, weil man sich in Schubladen presst, in die man nicht rein möchte. Mhm. Aber wer sagt denn, dass man in diese Schublade nicht rein möchte? Es ist doch völlig legitim zu sagen, ich bin in einer monogamen Beziehung und ich möchte in diese Schublade und ich möchte mich meinem Beziehungsstatus entsprechend verhalten. Und das war die Stelle, die wir da kritisieren, dass Anna geschrieben hat, ich habe mich immer meinem Beziehungsstatus entsprechend verhalten. Und das ist ein Satz, den würde ich so nie äußern. Aber ich gestehe anderen Menschen trotzdem zu, dass sie das tun, weil sie vielleicht gerne in einer monogamen Beziehung sind und sagen, okay, also Anna selbst ist ja nicht in einer monogamen Beziehung, sie ist in einer offenen Beziehung, bei der sie viel abspricht und viel geregelt ist. Aber selbst wenn man in einer monogamen Beziehung ist und sagt, okay, ich verhalte mich meinem Beziehungsstatus entsprechend, dann habe ich den Beziehungsstatus ja auch selber mit ausgehandelt quasi. Oder zumindest wäre das sinnvoll, den selber mit auszuhandeln. Und das heißt ja dann, dass ich diesen Beziehungsstatus auch selbst mittrage. Der wurde mir ja nicht auferlegt von irgendwo außerhalb. Deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass man sagen kann, das möchte ich. Also es ist nicht immer so alles so schwarz und weiß, wie Jeannie und ich damals gesagt haben. Sie schreibt, ich lasse meine Hand weiter wandern und muss schmunzeln, als ich seinen harten Schwanz durch die Hose spüre. Noch besser, Tim will es also genauso wie ich. Ja, nein. Eine Erektion ist kein Konsens. Genauso wie es kein Konsens ist, wenn eine Frau feucht ist oder steife Nippel hat. Ich glaube, das kann man so pauschal überhaupt nicht sagen. Also das kommt super auf die Situation an. In der Situation, in der Anna da war, nämlich mit diesem Typen, die sich gegenseitig schon immer heiß fanden und sie greift ihm unter dem Tisch an die Hose und er hat einen Ständer, dann kann man durchaus davon ausgehen, dass das zumindest in die Richtung Konsens geht. Ich will dann trotzdem nochmal fragen, aber dass da etwas ist, was ja sagt, ist wohl wahrscheinlicher. Auf der anderen Seite, nur weil ich zum Beispiel mit jemandem rummache und die Person aber steife Nippel hat, heißt das nicht, dass es ein Einverständnis ist für Sex. Also das sind einfach völlig verschiedene Situationen. Also warum gibt es überhaupt Leute, die es nicht mitbekommen sollen? Weil dann getuschelt wird? Oder ich frage mich das immer. Also es gibt auch Leute, die mir sagen so, ja Flo, ich habe schon hier und da Beziehungen, Affären, keine Ahnung. Aber ich möchte nicht, dass das so viele Leute mitbekommen. Ich frage mich dann, warum? Also es geht jetzt weiterhin um die Situation, in der Anna und dieser andere Typ unter dem Tisch fummeln. Und sie möchte eben nicht, dass jemand mitbekommt. Und ich finde es durchaus nachvollziehbar. Denn vielleicht möchte ich mich vor anderen Leuten nicht rechtfertigen, denn das ist ja auch anstrengend. Also ich möchte ja selbst entscheiden, was ich teile und was nicht. Und wenn jemand zum Beispiel das einfach rausposaunt, dann komme ich in eine Position, in der ich mich vielleicht rechtfertigen muss. Was natürlich auch nicht cool ist von anderen Leuten, denn sie könnten das einfach auf sich beruhen lassen und sagen, naja, dann macht sie das halt. Aber wir sind nun mal nicht in so einer Gesellschaft, sondern wir sind in einer Gesellschaft, in der dann vielleicht ein Finger auf Leute gezeigt wird oder getuschelt wird oder auch man direkt darauf angesprochen wird. Und wenn man keine Lust hat, sich da zu rechtfertigen, dann muss man das zumindest jedes Mal deutlich machen, dass man keine Lust hat, darüber zu sprechen. Und das ist auch schon ein Aufwand. Deswegen kann ich es durchaus verstehen, wenn man sagt, ich möchte nicht, dass das eine oder das andere publik wird. Man kann es aber natürlich auch übertreiben. Das hatte ich mal. Dass quasi die Beziehung, dass man quasi verboten bekommt, über die Beziehung mit seinen Freundinnen oder Freunden zu sprechen. Und das ist dann wieder was anderes. Also das ist dann die andere Herausforderung oder auf die andere Art und Weise anstrengend. Denn das führt dazu, dass ich gerne Dinge teilen würde und es nicht tun kann. Und weiter unten kommt noch ein Satz. Ich trage kein BH, wenigstens das. Okay, weil ich als Frau ja immer fickbereit sein muss und möglichst unkompliziert auszuziehen. So hört sich das an. Ja, praktisch und schnell fickbar. Und ganz ehrlich, das ist voll das Stereotyp, in das sie sich da selbst reinbegibt. Ja. Ich glaube, auch das ist weniger geschlechtsspezifisch, als wir hier verbreiten. Ich bin auch so, dass wenn ich von einem Abend erwarte oder zumindest in Erwägung ziehe, Sex zu haben oder es in Betracht kommt mit jemandem, mit dem ich vielleicht nicht so vertraut bin, dann achte ich darauf, welche Unterwäsche ich anziehe, dann ziehe ich keinen Gürtel an oder eine Hose, die leichter aufgeht. Also ich tue das auch und ich glaube nicht, dass Anna sich damit in ein Stereotyp von einer Frau reinbegibt, die quote-unquote leicht ausziehbar und leicht fickbar sein muss. Das halte ich für ganz großen Quatsch. Natürlich ist die, also für mich als weiß ich jetzt gar nicht, wie ich das so bezeichnen soll, also als schon hauptsächlich devote Person mag ich das Gefühl, willenlos zu sein, in Anführungszeichen. Also ich mag es, das Gefühl zu bekommen, ich wäre willenlos. Aber ich weiß ganz genau, ich habe immer noch meine Grenzen und ich kann sagen, wenn es mir zu viel wird und die werden respektiert. Mhm. Nur dann kann doch guter Sex stattfinden, wenn alle das wissen. Ich glaube, gerade im BDSM-Kontext hat willenlos eigentlich eine ganz andere Bedeutung, nämlich, dass die dominante Person der Submissiven, der Unterordnen, der sich unterordnenden Person gegenüber durchaus weiß, dass der Sub einen Willen hat, aber der spielt in dem Moment keine Rolle. Also dieser Wille wird quasi im Spiel gebrochen und ich glaube, das ist das, was die ganze Situation so so erregend macht im Kontext von BDSM. Wenn alle sich selbst wahrnehmen. Mhm. Und wissen, die anderen sagen Stopp, wenn es zu viel ist und sich darauf verlassen können. Genau. Ja, ich habe immer gelesen, wer nicht Nein sagen kann, kann auch nicht Ja sagen. Also so Konsens, weil man sich dann nie sicher sein kann, wenn ich mit jemandem schlafe, der ich weiß, dass es ihr oder ihm schwerfällt, Nein zu sagen, dann kann ich nie sicher sein, dass es ein wirkliches Ja ist. Ich habe ja in einer der letzten Folgen schon mal erwähnt, dass Achtsamkeit auf jeden Fall nicht Teil dieser WG war, auch wenn wir das immer wieder verlautbaren haben lassen. Aber das spielt so ein bisschen mit rein, dass das sogar zweimal die Situation war, in der genau das Problem war, nämlich ich mit einer Person geschlafen habe, von der ich zuerst ausgegangen bin, dass sie dass sie Nein sagen kann, aber das dann doch nicht gemacht hat, obwohl ich immer wieder nachgefragt habe, aber kannst du natürlich nicht alles nachfragen, und im Endeffekt dann im Nachhinein zu hören bekommen habe, das wollte ich gar nicht, aber ich habe dieser Person eigentlich vertraut. So muss man das auch sehen. Und diese Person wurde dann, oder diese Personen, es waren ja zwei, die wurden ja auch verletzt von mir, obwohl ich das nicht wollte. Also es ist eigentlich eine Lose-Lose-Situation. Aber wenn wir wirklich achtsam gewesen wären in der WG, dann wäre zumindest mir das vorher aufgefallen, dass ich sage, okay, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, dass diese Person wirklich auch in so einer Spielsituation Stopp sagen kann. Und auf der anderen Seite aber auch die andere Person hätte das dann auch tun können, wenn der Umgang zwischeneinander, also innerhalb der WG, weil das sind alles innerhalb dieses WG-Kontextes stattgefunden, wenn der Umgang innerhalb der WG achtsam genug gewesen wäre, dann wäre diese Situation einfach nicht so passiert. Ich stehe unter der heißen Dusche und verabschiede mich gedanklich von dieser aufregenden Nacht. Auch das ist ein Ritual nach dem Sex mit anderen Männern. Ach, haben wir ja schon drüber gesprochen, ne? Genau, also ich muss mich jetzt erstmal diesen ganzen Dreck von anderen Männern abwaschen und dann darf ich dann auch zu Hause in mein eigenes Bett. Ich meine, ernsthaft, wenn ich ins Bett gehen möchte, gehe ich ins Bett, ob ich geduscht bin oder nicht, wenn es mein Zuhause ist. Also ich finde es super problematisch. Mhm. Ich finde es überhaupt nicht problematisch, nämlich wenn das ein gemeinsames Bett ist, hat das auch was mit Respekt zu tun, zu wissen, wie ich rieche. Und wenn ich jetzt nicht bei einem anderen Typen oder bei einer anderen Frau bin oder war, sondern Sport gemacht habe und geschwitzt habe wie Sau und dann ins Bett gehe mit meinem Schweißgeruch, dann ist es durchaus möglich, dass mein Partner sagt, boah, geh mal bitte duschen. Und genauso kann es eine Abmachung geben, dass man sagt, okay, du riechst halt ja nicht nach Schweiß, sondern nach dem anderen Typen. Geh mal bitte duschen, weil es mich stört. Das ist okay. Man kann sich natürlich dagegen wehren. Man kann sagen, okay, ich möchte aber nicht duschen. Aber das kann natürlich auch zu Streit führen. Egal, ob es jetzt um Sport geht oder um Sex mit jemand anderem. Ganz ehrlich, wenn ich irgendwie im Auto gevögelt habe, Klassentreffen hatte, was getrunken habe, dann ist nicht mein erster Gedanke, wenn ich nach Hause komme, okay, ich muss mich jetzt noch duschen, außer ich war nach Raucherkneipe und stinke total. Aber meistens möchte man noch nach so einem Erlebnis sich einfach ins Bett kuscheln. Also ich kenne das durchaus auch, auch wenn man jetzt nicht Sex mit jemand anderem hatte, dass man nach Hause geht nach so einem fulminanten Abend und entweder man hat geschwitzt, wovon ich ausgehe, dass Anna das in dem Moment auch gemacht hat, oder man war in der Raucherkneipe oder man war einfach sehr gut drauf an diesem Abend und viel getanzt oder so, dann möchte ich in dem Fall auch gedanklich wieder runterkommen und da kann Duschen ein Ritual sein. Und das ist nicht besser oder schlechter, wenn man das nach dem Sex macht. Bitte fangt an, euch nicht mehr als Mädchen zu bezeichnen, wenn ihr Frauen seid. Ihr würdet ja auch nicht zu erwachsenen Männern Jungs sagen. Ja. Jungs sagen Männer in Gruppen, wenn sie saufen gehen. Dann sagen sie, ich mit meinen Jungs. Warum eigentlich? Ja. Ich glaube, weil es so ein Ausbrechen aus Konventionen ist. Und weil es vielleicht so eine Erinnerung an, wir sind alle 16, stimmt, sind. Das ist keine Verniedlichung in dem Sinn. Ne? Das ist eher so ein romantischer Rückblick irgendwie. Mhm. So wie wir früher mal waren, so sind wir jetzt wieder zusammen und tun die gleichen Dinge. Mhm. Ja, stimmt. Und warum kann das bei Mädchen nicht genau das Gleiche bedeuten? Also wir beschweren uns gerade darüber, dass Anna sich oder ihr Zimmer als mädchenmäßig eingerichtet beschreibt, was erstmal gar nicht heißt, dass sie selbst ein Mädchen ist, sondern dass es eben eine Schminkecke gibt oder so wie ein Jungzimmer ist quasi. Aber wenn ich sage, ich gehe mit meinen Jungs saufen und jetzt im Podcast behaupte, das wäre keine Verniedlichung, sondern eher so ein romantischer Rückblick auf vergangene Zeiten. Kann das, wenn eine Frau sagt oder eine Frau sich als Mädchen bezeichnet, das Gleiche sein? Also auch ein Rückblick auf, wie war ich denn als Mädchen und so würde ich mich gerne nochmal fühlen etc. Auf jeden Fall hatte sie erst ein bisschen Angst, dass die lange Bahnfahrt die Stimmung zwischen den beiden ruiniert, weil man ja so lange nebeneinander sitzt und vielleicht sich auch nichts zu sagen hat und dann die Stimmung weg ist. Und dann trotzdem noch Sex haben will. Mhm. Jetzt geht es gerade darum, dass Anna einen Typen auf einer Party kennenlernt und mit nach Hause nimmt. Und ich habe das Gefühl, dass ich mich selber hier so ein bisschen darüber echauffiere, dass man ja nicht mit jemandem Sex haben sollte, mit dem man sich nichts zu sagen hat. Aber das kann ja durchaus sein. Also wenn ich gerade ein Bedürfnis habe und eine andere Person da ist, die das gleiche Bedürfnis hat und wir unsere Bedürfnisse gegenseitig befriedigen können, die zum Beispiel sexuell sind in dem Moment, dann spricht ja nichts dagegen, auch wenn man sich sonst vielleicht auf einer menschlichen Ebene nicht versteht. Also die Stimmung dazu passt nicht immer, der Mensch passt nicht immer. Ich weiß auch, dass es für viele Menschen überhaupt nichts ist, so unverbindlicher Sex, One-Night-Stands. Ich weiß auch, dass ich das früher viel häufiger gemacht habe als jetzt. Ich kann mir das irgendwie nicht mehr so richtig vorstellen, aber ich würde es auch nicht ausschließen. Aber grundsätzlich ist es ja nichts, was moralisch verwerflich ist oder komisch, wenn man sagt, okay, ich will eigentlich jetzt nur mit dir schlafen und wir müssen nicht so viel reden. Ja. Hast du Unterschiede festgestellt und dass nicht jede Frau gleich um den Verstand, was auch immer das bedeuten sollte, weil wenn Frauen zum Orgasmus kommen, haben sie plötzlich keinen Verstand mehr. Weiß ich nicht. Und Willen sind willenlos. Wie komisch dieses Wording wird, je mehr Wein wir trinken. Das finde ich irgendwie auch gemein. Also das meinte ich mit dem konstruktiven Krawall, dass wir sehr gehässig sind. Also klar, wir haben da viel Wein getrunken gerade, aber jemanden um den Verstand bringen ist halt einfach eine Redewendung. Die kann man gut finden oder nicht, aber wir dreschen halt quasi so richtig auf Anna ein, dass sie das hier benutzt und machen uns darüber lustig. Und das finde ich jetzt im Nachhinein nicht mehr cool. Wenn man währenddessen nicht drüber spricht, ist das doof, aber es ist so geprägt, dass man irgendwie das währenddessen nicht macht und das beschämend sein kann oder keine Ahnung. Das versaut die Stimmung. Aber wenn man hinterher nicht drüber spricht, finde ich es richtig unfair. Zu sagen, also dann nicht zu sagen, so, oh, das habe ich mir anders vorgestellt, das und das hätte, hätte so und so sein können, ist scheiße, aber ist immer noch besser, als überhaupt nicht drüber zu sprechen. Auf jeden Fall. Da bin ich aber anderer Meinung. Also ich glaube, gerade bei so One-Night-Stands kann man das gut auch mal auf sich beruhen lassen. Die beiden wussten ja eigentlich, dass sie sich nicht mehr wiedersehen und dann muss man auch nicht alles klären und alles aussprechen. Also genauso wie man nicht alles klären muss, wenn man weiß, die Person wird keine Rolle mehr in meinem Leben spielen, muss man auch nicht alles klären, wenn man Sex hat und der war nicht gut und weiß halt, dass es nicht wieder passieren wird. Also man kann sich da auch quasi Kraft für eine Diskussion sparen. Man muss nicht alles ausdiskutieren. Wir haben schon gehört, dass manche Leute diese Folge gehört, nicht die Folge, sondern den konstruktiven Krawall gehört haben und direkt wieder abgeschaltet haben und sich darüber aufgeregt haben, wie wir dieses Buch behandeln. Leute, das ist nicht die Art, damit umzugehen, sondern wir sind das Ziel eurer Aggression. Also schreit uns einfach. Genau, sagt einfach mal Bescheid, weil dann können wir vielleicht auch daraus lernen und andere Perspektiven einnehmen. Schwierig, ähnliche Situation wie gerade. Ich muss nicht alles klären und wenn ich einen Podcast höre und merke so, das passt mir nicht, was die da sagen, dann werde ich in den seltensten Fällen da hinschreiben und sagen, das passt mir nicht, sondern einfach abschalten sonst. Also die Intention von uns ist da vielleicht ganz gut, aber die Umsetzung, man kann sich auch mal Energie sparen. Aber ganz allgemein gesprochen ist die zweite Hälfte des Podcasts, die zweite Hälfte dieser Folge, wesentlich besser als die erste. Also ich habe ja in der ersten sehr viel eingehakt und jetzt in der zweiten habe ich das fast komplett durchlaufen lassen, weil wir sehr viel über Sex und die Dynamiken bei Orgasmen gesprochen haben und das echt hörenswert ist. Die erste Hälfte nicht so und ich habe mich auch wieder daran erinnert, wie dieser Urlaub in dem Ferienhaus war. Der war nämlich nicht so toll und ich bin gespannt, was die nächste Folge bringt. Da geht es um Beziehungsanarchie, also schaltet wieder ein. Nächste Woche kommt die nächste Folge. Stay tuned und bis dahin.